Der Kriegsveteran Park Jong-sik in der Hausgemeinschaft 50 der Straßengemeinde Kwanfun in der Stadt Kaesong beging seinen 90. Geburtstag und Professor Dr. Kim Zuzin, Forscher des Instituts für klinische Medizin im Volkskrankenhaus des Bezirks Südhwanghae und verdienter Arzt, seinen 80. Geburtstag. Genosse Kim Jong-un schickte ihnen die feierlich gedeckten Geburtstagstafeln.